Anruf 7. Hallo Boris, bist du es? Ich sehe dich immer noch nicht. Hast du unser Foto nicht bekommen? Doch, aber ich weiß nicht, in welcher Kabine ihr seid. Du, das ist ganz einfach. Wir kommen jetzt aus der zweiten Kabine von hinten links. Dann seht ihr uns. Oder wir müssen noch mal telefonieren.